Kapitel 11. Mischa weint. Sicher ist ihm etwas passiert, denkt sie. Er braucht Hilfe. Ich muss einen Notarzt holen. Aber sie weiß auch, sie hat nicht genug Zeit. So schnell kann kein Arzt zum See kommen. Nein, sie muss selbst etwas tun. Jetzt. Sofort. Sie muss ins Wasser. Sie muss tauchen und Daniel da unten suchen. Eilig zieht sie ihren Pullover aus. In diesem Moment taucht langsam etwas vor ihr auf. Was ist das? Denkt Mischa. Ein Stück Holz? Nein, es ist kein Stück Holz. Es ist ein Körper. Nein, schreit Mischa. Es ist der Tote. Oder ist es Daniel? Ist Daniel tot? Mischa weint und schreit. Er ist tot! Er ist tot! Plötzlich hört Mischa eine Stimme. Die Stimme sagt: Mischa? Der tote Körper ist weg und direkt neben dem Boot guckt ein Kopf aus dem Wasser. Daniel? Tut mir leid, Mischa. Daniel kommt ins Boot und setzt sich neben sie. Mischa weint nicht mehr. Jetzt ist sie sauer. Was soll denn das? Fragt sie böse. Warum machst du so etwas? Ich wollte einen Spaß machen, sagt Daniel leise. Ein toller Spaß. Ich hab solche Angst gehabt. Ich weiß. Entschuldige bitte, wiederholt Daniel. Wo warst du denn so lange? Doch nicht unter Wasser, oder? Nein, ich war hinter dem Boot und habe dort gewartet. Und dann habe ich ein bisschen toter Mann gespielt. Das war dumm von mir. Daniel trocknet sich ab. Hinter dem Boot, denkt Mischa? Dann hat er also alles gehört, dass sie gerufen hat, ich brauche dich doch. Sie wird rot. Zum Glück ist es dunkel. Ein paar Minuten lang sitzen sie da. Keiner sagt etwas. Dann fragt Daniel plötzlich, kann ich jetzt vielleicht meine Belohnung haben? Wie bitte? Sagt Mischa. Für was möchtest du denn eine Belohnung haben? Du hast mir Angst gemacht. Richtig schlimme Angst. Für sowas bekommst du doch keine Belohnung. Daniel nimmt Mischas Kopf zwischen seine Hände. Hey, Mischa, komm mal ganz nah zu mir. Sieh mich mal richtig an. Erst jetzt sieht sie die Sonnenbrille in seinen Haaren. Mamas Brille, wo war sie denn? Genau neben der Stelle, wo ich den Fahrradreifen gefunden habe. Mischa ist glücklich. Sie legt ihre Arme um Daniels Hals. Daniels Haut ist warm und weich. Also, was ist? Fragt Daniel. Gibst du mir nun eine Belohnung oder nicht? Was willst du denn haben? Daniel lacht. Na, was glaubst du? Einen Kuss natürlich. Wie bitte? Einen Kuss? Schon wieder wird Mischa rot. Ja, einen K-U-S-S, buchstabiert Daniel. Weißt du, was das ist? Oder soll ich es dir erklären? Nun lacht Mischa auch. Und? Krieg ich einen? Vorsichtig drückt Mischa ihren Mund auf Daniels Lippen. Sie sind weich und warm. Und sie schmecken süß. Das Boot tanzt leise auf dem Wasser. Es ist schon spät. Aber Misha vergisst die Zeit. Sie vergisst die ganze Welt. Misha ist glücklich. Sie denkt nur noch an Daniel. Alles andere ist unwichtig. Weißt du, dass du die schönsten Augen der Welt hast? Sagt Daniel. Misha muss laut lachen. Nein, sicher nicht. Du bist ja verrückt. Verrückt nach dir, sagt Daniel und gibt Misha noch einen zweiten langen Kuss.